1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute wieder im gewohnten Look. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, Freithemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder streiten wollt oder diskutieren wollt oder plaudern wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Simon und Simon ist 14 Jahre alt. Hallo Simon. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich gekommen bin. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin Soziopath. Und das wirkt halt im Alltag und in der Schule halt irgendwie seit neuestem große Probleme auf mich. Du erklärst uns, was Soziopath ist. Ja, das sind halt Menschen, die halt unfähig dazu sind, Mitleid zu empfinden und auch, die können sich halt nicht in andere hineinversetzen und, also, ich sag jetzt mal das Beispiel, wie ich sehe einen Hund ertrinken, wäre der Letzte, der da hinterher springen würde, weil ich da kein Mitleid empfinde, also ich sehe das irgendwie... Wäre dir das egal? Ja, das wäre mir relativ egal. Mhm. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wie alt ist der? Mein Bruder ist jetzt 17. 17. Wenn dein Bruder ertrinken würde, was dann? Und du würdest zusehen, beispielsweise der bricht in einen zugefrorenen See ein, beim Schlittschuhlaufen oder irgendwas. Und du siehst das. Das hat mir, ich war halt in Therapie, mein Arzt hat mir das halt damit so erklärt, man könnte mir auch ein Messer in die Hand geben und sagen, töte den, ich würde den jetzt irgendwie auch töten. Also ich glaube, ich würde da, glaube ich, auch nicht hinterher springen. Mhm. Und wir spielen mal die Fantasie durch. Es ist eine krasse Fantasie, aber egal. Und wenn er dann wirklich tot wäre, dein Bruder, wäre dir das dann auch egal oder gäbe es doch so ein bisschen Traurigkeit? Ja, also ich glaube ich eher trauriger darüber, dass jetzt irgendwie halt irgendwie ein Mensch weniger im Haus lebt. Also ich würde da glaube ich auch so keine Tränen nachweinen. Mhm. Weißt du überhaupt, was Traurigkeit ist? Was das für ein Gefühl ist? Man sieht es halt an anderen Menschen, aber selber hatte ich es jetzt so, also ich wüsste es jetzt nicht so, aber... Wenn man nicht mitfühlen kann, so erklärst du das ja bei dir, dass du ein Mitgefühl hast. Ja. Hast du denn, anders gesagt, ein starkes, positives Gefühl für einen anderen Menschen? Welcher Mensch ist dir der wichtigste auf der Welt? Ja, zurzeit wäre das meine wirklich beste Freundin. Mhm. Und also ich glaube, bei der würde ich auch hinterher springen. Also, weil ich das einfach bei der weiß. Ich mag sie und Mitleid, das wäre jetzt einfach nur auf dieser Struktur aufgebaut. Ich weiß halt, dass sie meine beste Freundin ist. Mhm. Und dass sie das Gleiche für mich tun würde. Aber bei anderen Leuten, also ich sag jetzt mal, wenn... Ach, du würdest es für dich tun? Also du würdest sie retten, damit du sie dann weiter hast. Genau. Also du würdest sie nicht retten, damit sie lebt, sondern damit du sie hast, weiterhin als Freundin. Ja, also bei anderen Leuten, also die ich jetzt nicht kenne, wäre mir das, glaube ich, egal. Da wäre es völlig egal, klar, hast du verstanden. Bei der besten Freundin, aber eben aus diesem quasi letztendlich egoistischen Grund heraus würdest du versuchen, sie zu retten. Ja, aber ich würde das jetzt nicht als egoistisch bezeichnen. Naja, nee, weil ich das so veranlagt bin. Ja, ich meine es jetzt auch gar nicht böse, nur um das so zu erklären. Du bist 14 Jahre alt. Seit wann spürst du das oder deine Umwelt, dass du so bist? Das war halt am Anfang, also wie ich da drauf überhaupt gekommen bin, dass ich sehr, sehr aggressiv war und ich streiten ging mit mir gar nicht. Mhm. Und daher wurde ich auch von meiner Mutter halt meinte mal, wir sollten mal zu einem Arzt gehen und mal halt so gucken, ob ich halt von Natur aus bin, ob ich vielleicht auch ADHS habe oder so. Mhm. Das ist aber nicht rausgekommen, sondern halt, dass ich so halt durch dieses Soziopathische kommt das halt. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich das halt. Da warst du wie alt? Da war ich, ich meine 12,5. Ja. Und das hat man dann relativ schnell rausgekriegt, diagnostiziert? Ja, halt über mehrere Tests. Also halt als erstes ging halt ADHS durch. Und halt, also haben wir halt so Tests über ADHS gemacht. Das, ich bin halt nicht ADHS-krank. Ja. Und andere Tests, bis wir dann halt schließlich bei der Soziopathie gelandet sind. Ja. Ja, und als man dir das erklärt hat, gut, da warst du erst 12, aber immerhin, ein bisschen hat man es ja wahrscheinlich auch schon erklärt. Wie hast du das empfunden? Konntest du damit überhaupt was anfangen? Also, ja, anfangen konnte ich damit nichts. Ich wusste halt nur, dass ich irgendwie anders bin. Und so richtig darauf eingehe, ich wusste jetzt auch nicht so, wie ich damit jetzt umgehen soll. Ich wusste halt nur, dass ich anders bin. Ja. Aber allein die Tatsache, von einem Arzt attestiert zu kriegen, man ist anders. Hat dich das verschreckt? Ja, halt, ich war ein bisschen wütend auf mich selber, ich war wütend auf den Arzt und so. Mhm. Ich wollte da halt auch nicht mehr hingehen, weil er mich ja für krank empfunden hat, aber was ich jetzt halt so nicht mehr denke. Mhm. Und ja. Ich würde dich gerne was zur besten Freundin fragen. Offensichtlich ist das eine wichtige Person in deinem Leben, diese Mädel. Machst du ihr auch schon mal eine Freude? Schenkst du ihr was? Machst du irgendetwas? Ja, halt, sie sich ich freut? Weiß jetzt zum Geburtstag oder so, natürlich schenke ich was. Machst du das also, mit wirklicher Überzeugung oder schenkst du zum Geburtstag, weil man eben was zum Geburtstag schenkt? Ja, halt eigentlich wegen beides. Also einmal, weil ich sie halt natürlich sehr mag. Ja. Und einmal, weil es ja irgendwie so in Deutschland Sitte ist, dass man halt zum Geburtstag etwas schenkt. Ist das mit den Geburtstagsgeschenken ja so? Der Mensch, der mitfühlend ist und der sich in einen anderen hineinversetzt, der macht sich Gedanken über ein Geschenk, was könnte dem anderen sehr gut gefallen. Ja. Derjenige, der das nicht kann, entweder der vielleicht so gestrickt ist wie du oder der sehr egoistisch ist, der schenkt ein Geschenk, das ihm selbst gut gefällt. Wie ist es denn bei dir? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Ich gucke halt so, zum Beispiel, ich kann mir jetzt nur das Zimmer auch zum Beispiel betrachten von ihr und ich weiß halt, dass sie gerne liest und deshalb gibt es dann halt da irgendwie einen Buchgutschein oder so. Also ich kann mich da jetzt so direkt hineinversetzen, was sie jetzt gerne wollte oder so. Ja gut, immerhin, das ist ja schon mal was. Ja. Du denkst darüber nach, sie liest gerne, also fäng ich einen Büchergutschein, weil du nicht genau weißt, was für ein Buch du kaufen sollst. Genau. Das kann ich schon gut verstehen. So, jetzt bist du in einer Therapie, sagst du? Ja, war ich. Warst du schon? Dieses Syndrom, oder ich weiß nicht, ob es Syndrom heißt, ich weiß, also so genau kenne ich mich auch nicht aus, gilt halt als unheilbar. Also, ach so. Und was lernt man da, oder was ist dann in der Therapie passiert? Zum Beispiel wurde mir halt beigebracht, wenn Menschen jetzt hinfallen oder so, dass ich halt sage, geht's jetzt gut und helft denen jetzt halt wieder auf. Ach so, das ist so eine Art Rollenverhalten, was man dir da beigebracht hat. Also, ja, genau, also ich würde den Menschen jetzt halt nicht wieder aufhelfen. Also ich würde das jetzt, ich glaube, ich würde sogar noch lachen, wenn die hinfallen. Trotz Therapie? Teilweise so. Es gilt halt als unheilbar und ich sag mal so, ich und meine Familie haben es halt besser angesehen. Ich habe jetzt diese Therapie gemacht. Ich glaube, das ging so ungefähr ein Dreivierteljahr. Mhm. Und als ich das dann gemacht habe, ich habe daraus viel mitgenommen. Ja, ich hätte so verstanden, dass du in der Therapie gelernt hast, wenn jemand hinfällt, dann hilfst du, auch wenn dir gar nicht danach zumute ist. Aber jetzt sagst du gerade, eigentlich lache ich dann, wenn der hinfällt. Ja, innerlich lache ich, aber halt nach außen muss ich es dann halt so zeigen. Ach so, und du würdest dann doch helfen? Ja. Das hast du antrainiert bekommen jetzt in der Therapie? Genau. Das ist aber mühsam alles. Das ist sehr mühsam und dann halt auch jedes Mal zu erkennen, weil es gibt ja jetzt nicht nur im Alltag, dass jemand hinfällt, sondern auch, dass sich jemand irgendwie wehtut, irgendwo aneckt oder so. Und das halt jedes Mal auf dieses Muster zu setzen, ist halt sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Und es gibt ja tausende von Begebenheiten, die eventuell dann für dich schwierig werden könnten oder wo du Menschen vor den Kopf stößt. Genau. Und das halt jedes Mal darauf zu setzen, auf dieses Muster, ist halt... Gibt es denn Konflikte zwischen dir und deiner besten Freundin? Ja. Genau, die kennt, erlebt dich ja jetzt neben deinen Eltern am nächsten. Ja. Wann entstehen denn so Konflikte zwischen euch? Konflikte, also sie weiß ja, dass ich so gestrickt bin, mhm. und deshalb sieht sie es halt, wenn ich sie jetzt anbrülle oder so, dann sieht sie es halt eher, die ist schon gelassen. Also die sieht das anders. Ja, die kapiert andere. Das dann schon eher. Ja, genau. Aber trotzdem, gibt es Konflikte, sagst du. Ja, ab und zu, aber ja. Die sind wahrscheinlich tausend Kleinigkeiten. Ja, so das sind halt immer so Kleinigkeiten. Und da aber du hast gesagt, also eigentlich, wenn jemand hinfällt, auch wenn eine alte Frau beispielsweise, du siehst auf Straße, ja. Eine alte Frau fällt hin, innerlich würdest du lachen. Ja. Das finde ich so viel komisch. Warum? Also wenn du mir sagst, es ist dir egal, kann ich das noch eher verstehen, wenn du da kein Gefühl hast, aber warum ja. Lacht man denn dann sogar? Ja, also Lachen ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber man hat so das Gefühl, so, das ist mir egal und das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus und sowas, ja, ich verstehe. Weiß jetzt nicht, wenn ich selber in der Situation wäre, ich glaube, ich würde auch selber über mich lachen. Also ja, das, so. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn dir selbst irgendetwas Schlimmes passieren würde, erwartest du dann, dass andere Menschen dir sofort helfen? Nein, eigentlich nicht. Also weil du dir das gar nicht vorstellen kannst, dass jemand anders. Nein, weil so, ja, das letzte Mal, dass ich zum Beispiel geweint habe, ist Jahre her. Also da wüsste ich jetzt auch so spezielle. Jetzt weißt du schon eine ganze, du bist zwar erst 14 Jahre alt, aber weißt schon eine ganze Menge über dieses, dieses Phänomen. Wenn du so in deine Zukunft blickst, mit welchen Gefühlen blickst du in die Zukunft? Ungewiss. Und ich glaube, dass das halt besser wird, weil mein Arzt hat mir damals gesagt, wenn man so, man kann halt diese Therapie jedes Mal sozusagen von neu beginnen und halt neu aufstocken und die Forschung, ich glaube, die Krankheit so ist noch nicht so weit erforscht und man kann halt immer, über neuere Forschung kann man da halt immer mehr weitermachen. Ja, vielleicht ist es auch gut, dass du so früh angefangen hast, dich damit zu beschäftigen und so früh in eine Therapie gegangen bist. Vielleicht wächst sich das ja schon doch noch aus in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren. Ja. Oder es wird ein bisschen milder und das würde ja dein Leben dann schon doch erheblich vereinfachen. Ja. Glaube ich auch. Simon, danke für deinen Anruf und dass du ein bisschen von dir erzählt hast hier und über diese doch sehr ungewöhnliche Sache und dass du so offen darüber gesprochen hast. Ja. Danke dir und alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Ja, gleichfalls. Tschüss, ciao. Tschüss. Ja, viel Glück kam ihm auch nicht so, dieses Gleichfalls kam ihm auch nicht so über die Lippen, weil er das ja eben nicht so empfindet. Ihm ist das ja eigentlich egal. Das ist schon interessant. Susanne ist hier. Susanne ist 45. Guten Morgen, Susanne. Hallo Domian. Hallo Susanne. So, ihr beide. Ich bin immer noch fasziniert von dem Gespräch gerade. Schon mal sowas gehört? Nee, also nur im Krimi irgendwie. Ja. Aber wow. Ja, er war toll, ne? Mit seinen 14 Jahren hat er das toll so reflektiert und klar erzählt. Ja, vor allem diese Diskrepanz. Die Freundin würde er retten, aber den Bruder nicht. Ja, weil die Freundin wichtiger ist für sein Leben und er braucht sie mehr. Faszinierend. Ja, ja. So, aber deswegen hast du nicht angerufen. Nein, mein Thema ist Adoption. Ah. Du hast doch bestimmt jetzt mitgekriegt, das war doch dieses Urteil, natürlich. Dass die Homosexuellen jetzt gleichgestellt sind mit den Heterosexuellen bei den Adoptionen, beziehungsweise dass es wohl vereinfacht werden soll. Ja, so ganz gleich ist es leider immer noch nicht. Nee, also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt Folgendes entschieden. Wenn ein Schwuler, also als einzelner Schwuler oder als einzelne Lesbe, durfte man bisher auch schon ein Kind adoptieren. Ja. Wenn man dann aber ein Paar ist, darf der Partner dieses Kind nicht auch noch adoptieren, also damit das Kind wirklich Eltern hat. Das war bisher verboten. Aus irgendwelchen, und das ist jetzt erlaubt worden. Genau, das ist erlaubt worden, ja. Finde ich auch gut. Aber, was immer noch nicht erlaubt ist und was ich skandalös finde, ist, dass ein verheiratetes, schwules oder lesbisches Paar darf gemeinsam immer noch kein Kind adoptieren. Genau. Da sind die Moralwächter der CSU, CDU und katholischen Kirche immer noch massiv dagegen. Ja, da fragt man sich, wofür das C in Christi steht, ne? Frage ich mich da in dem Punkt auch. Allerdings. Naja, gut, die wollen ja jetzt auch das Pferdefleisch an die Armen verteilen, ne? So einen Vorschlag gab es heute auch, ja. Ja, also, genau. Also ich finde es generell, ich finde Adoption generell klasse. Mhm. Für alle, die ein Kind lieben wollen und selbst vielleicht keins kriegen können oder eben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben und das nicht machbar ist, finde ich perfekt. Mein Thema ist aber, dass so wenige Leute an die Adoptivkinder denken. Also ich bin selbst ein adoptiertes Kind. Mhm. Und Wie alt warst du, als du zu deinen Adoptiveltern kamst? Ganz klein. Ich bin gleich nach der Geburt ins Kinderheim gekommen und von dort aus direkt zu meinen Adoptiveltern. Mhm. Mhm. Und dass man so als adoptiertes Kind das Recht hat, aus dieser Adoptivfamilie wieder rauszugehen, auf dem einfachen Weg, sage ich mal, wenn es gar nicht läuft. Gut, bei leiblichen Eltern geht das auch nicht. Mhm. Aber das ist eben dieser besondere Status, finde ich, bei Adoptivfamilien. Höre ich daraus, dass es bei dir nicht gut gelaufen ist in der Familie? Ich sage nur ein Wort: Horror. Horror? Also ich bin zu den Adoptiveltern gekommen, weil die haben in einem ganz kleinen Ort gelebt und da hatte jeder ein Kind. Und bei denen war es so, das erste Kind, das leibliche Kind, ist mit 6 Wochen an Diphtherie gestorben. Mhm. Danach hatten sie ein Pflegekind, das wollte die Mutter dann plötzlich zurückhaben. Und ich war dann so dritte Wahl, naja, man muss ja ein Kind haben in der heutigen Zeit. Ich bin also auch immer aufgewachsen mit solchen Sprüchen, naja, wer weiß, wo du gelandet wärst, wenn wir dich nicht adoptiert hätten. Oh. Ach, du lügst doch sowieso, du bist doch nur adoptiert. Oh, das ist aber schlimm. Man hätte dich als Baby gegen die Wand schmeißen müssen. Das ist aber ganz schlimm. Und also, solche Geschichten. So, in meinem weiteren Bekanntenkreis gibt es auch einige Adoptionen. Mhm. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass diese Eltern einen besonders tiefen Kinderwunsch haben. Sollte und sein. Besonders glücklich sind mit dem Sollte Kind sein, und das ja. Kind auch auf Händen tragen. Und bei mir kam noch dazu, dass ich von meinem 4. bis 12. Lebensjahr von meinem Onkel und seinen Kumpanen als Sexspielzeug verkauft wurde. Und ich gehe fest davon aus, ich kann es nicht beweisen, aber ich gehe fest davon aus, dass meine Adoptiveltern das wussten. Denn du bist ja in die Hölle geraten. Ich meine, jeder normale Mensch weiß, wenn ein 3- oder 4- oder 5-jähriges Mädchen ständig Blut im Slip hat, dass das nicht so passiert. Das heißt, ich habe mich auch fast an die Heizung gekettet, weil ich nicht da am Wochenende hin wollte. Und dann habe ich rechts und links ans Gescheuert gekriegt, stell dich nicht so an, wir wollen feiern gehen und der ist der Einzige, der dich haben will. Dann hast du ganz großes Unglück erlitten, ja. Susanne. Allerdings erleben das natürlich auch leibliche Kinder. Ja, sicher. Genau solche Geschichten. Das ist klar. Hast du einfach wirklich ganz viel Pech gehabt. Will ich damit auch nicht schmälern, verstehe mich nicht falsch. Nee, ich verstehe schon. Na, für dein Leben wäre es glücklicher geworden, wenn du wahrscheinlich im Heim aufgewachsen wärst. Vermutlich, ja. Oder man hätte mich wirklich gegen die Wand schmissen. Wie ging das denn dann weiter? Also viele Jahre wurde das praktiziert und dann? Ich habe mich halt immer mehr zurückgezogen. Ich habe mich in mein Zimmer gezogen. Ich bin, ich kann auch bis heute nicht gut mit Menschen umgehen. Mhm. Also wenn mir jemand etwas Nettes tut, dann ist bei mir sofort das Kopfkino, was muss ich dafür tun? Mhm. Was will der von mir? Mhm. Das hörte dann definitiv auf. Wie alt warst du? Das hat überhaupt nicht aufgehört. Das geht bis heute so. Nein, ich meine, der Missbrauch. Ich bin, bis ich 12 war, kurz vor meinem 13. Geburtstag, ist mein Onkel gestorben. Was für ein Glück für dich. Ja, das war der schönste Tag für mich. Der ist elendlich an Magenkrebs verreckt. Und man ist geneigt zu sagen, es geschieht ihm recht. Ja, das war auch mein Gedanke. Auf der Beerdigung habe ich gelacht. Mhm. Und die Eltern haben nie irgendwas gefragt, warum... Das hat sie nicht interessiert. Sie hatten sich und ich war dann halt das Kind, was man in der Siedlung halt hatte. Mhm. Hast du später mal irgendwann mit deinen Eltern Tacheles geredet? Ich sollte mir das nicht, was ich mir einbilden würde, ich wäre doch adoptiert, ich würde ja sowieso nur lügen. Mit 18 habe ich dann eine Karte gekriegt, jetzt bist du endlich wer? Sollte wohl irgendwie komisch sein. Jetzt bist du endlich wer? Was ja, heißt das? Ja, jetzt bin ich endlich wer. Also, wer auch immer. Weil du Erwachsener bist, oder was? Naja, wie und... Was immer sie damit gemeint haben. Ja, ich habe dann vor einigen Jahren, habe ich meinen Adoptiveltern meinen Brief geschrieben, habe das alles so reingeschrieben, was sie mir eigentlich angetan haben, weil ich hätte nicht mit ihnen reden können, ich wäre da völlig ausgeflippt. Mhm. Du siehst, ich zitter jetzt auch. Der Kontakt ist dann, nachdem du erwachsen warst, mit 18 abgebrochen. Also ich bin so schnell wie möglich ausgezogen. Ja. Und dann hast du viel, viel, viel später, jetzt vor ein paar Jahren, den Brief geschrieben. Genau. Wie haben sie darauf reagiert? Erstmal passiert 3 Wochen lang gar nichts. Beide lebten aber noch. Die leben auch immer noch. Mhm. Meine leiblichen Eltern sind tot. Meine Adoptiveltern leben beide noch. Ja, also es passierte nichts. Und dann? Gar nichts. Und dann rief meine Mutter, also Adoptivmutter, völlig verheult an und meinte... Sie hätte den Brief gleich zerrissen, weil sie will die heile Welt von ihrem Mann nicht zerstören. Und ich habe dann nur ganz trocken gefragt, und was ist mit meiner Welt? Der hat um die hat sich auch niemand gekümmert. Also, und vor allein so eine Antwort ist schon so. Ja, so, fand ich heftig. Irre, so eine Antwort. Und die sind dann vor einigen Jahren in ein Altenheim gekommen. Da hat man mich nicht mit einbezogen. Also ja, ich habe dann irgendwie nach 4 oder 5 Monaten hat man sich dann herabgelassen, um mitzuteilen, in welchem Pflegeheim sie sind. Ja, aber willst du so überhaupt wissen? Nö. Nö. Also hast du sie denn dann jetzt, nachdem der Brief weggeschickt worden war und du diese dämliche Antwort bekommen hast, hast du die nochmal gesehen? Nö. Nee. Also seitdem sie im Heim sind, gar nicht mehr. Ich habe dann im November das letzte Mal meinen Adoptivvater angerufen, einfach mal um zu fragen, wie es ist. Mhm. Und weil das ist ja immer so die Sache, man kann sich ja viel, sage ich mal, einbilden. Ich habe immer gedacht, ach, das bildest du dir ein. Die müssen dich doch mögen, die haben dich doch adoptiert. Du kannst doch gar nicht so schlecht sein. Und wie war das Gespräch? Und daraufhin sagte er, ach, du bist das. Sag ich, was ist denn los? Ja, meine Frau ist seit einer Woche im Krankenhaus und der geht's gar nicht gut. Und dann habe ich die dumme Frage gestellt, wieso wurde ich denn nicht informiert? Ja, du gehörst doch nicht zur Familie, hast du das immer noch nicht begriffen? Oh, Susanne, ist das traurig. Und ich bin jetzt wirklich an so einem Punkt, wo ich mir überlege, einfach mal zum Anwalt zu gehen und versuchen, die Adoption aufzuheben. Da wird dann richtig viel schmutzige Wäsche gewaschen und davor habe ich einfach Angst, ob ich das durchstehe. Weil ich bin sowieso schon in psychologischer Behandlung, weil ich das alles nicht aushalte. Dann solltest du das mit deinem Psychologen mal besprechen, also dich erstmal rechtlich erkundig machen, wie das geht, ob das geht, und dann mit deinem Psychologen, ob du die Kraft dazu hast. Du hast gerade angedeutet, mit einem Satz so gesagt, deine leiblichen Eltern sind tot. Ja. Hast du denn deine leiblichen Eltern je irgendwie mal persönlich getroffen? Ja. Ja, ich habe auch noch 9 Geschwister. Wie alt warst du, als du sie getroffen hast? Mitte 30. Mitte 30, so spät. Ich bin zum Jugendamt und die vom Jugendamt sagte, ach, sie sehen genauso aus wie ihre leibliche Mutter. Ich so, schön. Ich sag, wo finde ich die? Ja, das dürfte sie mir nicht sagen. Und dann habe ich halt ein paar Unterlagen vom Jugendamt bekommen. Und da stand ihr Name drin. Und dann habe ich sie ausfindig gemacht und hingefahren. Wieso haben die dich damals abgegeben? Sie hat als Prostituierte gearbeitet. Und wir alle 10 Kinder, wir haben alle unterschiedliche Väter. Ach so. Und die Kinder wurden direkt nach der Geburt alle weggenommen. Das heißt, und einige hat sie zur Adoption freigegeben und einige eben nicht. Gab es denn dann noch einen gewissen Kontakt zwischen dir und deiner Mutter, nachdem du sie gefunden hattest? Ja, das ging noch ungefähr, ich weiß gar nicht, 2, 3 Jahre, so immer mal wieder, aber sie hatte also auch kein großes Interesse. Und dann ist sie gestorben. Und von dem Vater weißt du gar nichts? Doch, den habe ich kennengelernt. Ach so, das war der einzig Vernünftige in der ganzen Sippe. Ah. Der hat nicht viel geredet, der hat mich einfach in den Arm genommen. Das kannte ich so gar nicht. Na, wir haben uns getroffen, guckt mich an und sagt, hey, du bist meine Kleine. Und schwupp war ich im Arm. Und ich fand das so schön. Das erste Mal im Leben, dass man mich in den Arm nimmt. Und nicht so, wenn man nach Hause kommt, so von der Klassenfahrt oder so, muss man den Eltern die Hand geben. So war das früher bei euch. Ja. Oder wenn man zur Zeltdisco wollte, dann wird das zu hinkommst und wieder nach Hause kommst. Wir holen dich nicht ab. Oh, ist das traurig, Susanne. Und all solche Geschichten. Und der ist dann 3 Monate nach unserem ersten Treffen gestorben. Was auch wiederum traurig ist. Ja, und da war ich richtig traurig. Das wäre schön, wenn da noch ein Kontakt ein paar Jahre bestanden hätte. Ja. Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Susanne, ich möchte vorschlagen, dass du mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, wegen dieser Rücknahme des Adoptionsrechts. Ja, sehr gerne. Sie wird ja sicher ein paar Sachen sagen können und dich da auch von der psychologischen Seite vielleicht noch ein bisschen beraten können. Und ich hoffe also wirklich, dass die Adoption, dass das alles noch besser geregelt wird. Egal, ob jetzt die Adoptivkinder oder ob für gleichgeschlechtliche Paare, aber dass dann auch wirklich genauer geguckt wird, zu wem man die Kinder gibt. Ja. Ich bin etwas aufgeregt. Das Thema, das kriegt mich völlig normal und wahrscheinlich, geht es dir natürlich sehr zu Herzen, wenn du an die schlimme Zeit denkst, was man mit dir gemacht hat. Ja, vor allem, ich fühle mich so wertlos, weißt du, ich meine, ich bin jetzt 45 Jahre und ich habe von meinen Eltern nicht ein einziges Mal, also von meinen Adoptiveltern, nicht ein einziges Mal gehört, wir mögen dich. Oder du bist uns wichtig. Ich sage gar nicht mal, dass sie mich lieben, sondern dass ich einfach wichtig bin. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Ne? Also Susanne, du legst bitte auf und wirst gleich von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Alles klar. Von Herzen alles Gute. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Live hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ricardo, 35, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ricardo, welche Nummer rufst du an? Ich rufe an, weil ich ein Liebesproblem habe. Oh, war ja. Ja. Ein also großes? Ein sehr großes, ja. Also ich komme momentan da gar nicht mit zurecht irgendwie. Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ganz kurz, also schlechte Kindheit, Straßenkind in Köln und so und halt durchtriebener Mensch und habe halt dann mit 23 meine Ex-Frau kennengelernt, die 600 Kilometer von mir entfernt wohnte und immer noch wohnt. Und ja, war eigentlich das, was ich immer wollte, meine eigene Familie, weil ich das so nicht hatte. Mhm. Wir haben nach 6 Wochen geheiratet, nachdem wir uns kennengelernt haben. Und sie hatte auch schon ein Kind. Ich liebe Kinder über alles. Und ja, nach der Hochzeit bin ich irgendwie wieder ausgebrochen. Also ich habe sie ja quasi hintergangen. Also ich hatte eine Kontovollmacht, habe ihr Geld gestohlen, war wahnsinnig eifersüchtig. Und sie kam dann halt irgendwann und sagte, sie reicht die Scheidung ein. Nach wie viel Monaten oder Jahren? Nach einem halben Jahr, nachdem wir dann verheiratet waren. Und ihr wurdet geschieden? Nee, nicht direkt. Also ich bin dann aus der Wohnung ausgezogen, bin noch in dieser Stadt geblieben mit einer anderen Wohnung. Mhm. Aber ich kannte dort auch keinen weiter und bin dann halt wieder zurück dort, wo ich halt zuletzt gelebt habe. Und habe mich dann auch die ganze Zeit geweigert gegen diese Scheidung. Ich wollte diese Frau nicht loslassen. Und ich habe auch die Kündigung für ihre Wohnung nicht unterschrieben. Sie konnte ewig nicht aus dieser Wohnung raus. Also ich habe ihr wirklich wahnsinnig wehgetan. So sind wir ja vor 10 Jahren, ne, am Erzählen jetzt. Das war so ungefähr vor 10, 12 Jahren. Ja, 12 Jahre. Genau. Ja. Und heute? Ja, und heute ist es so, dass ich, also ich habe in dieser ganzen Zeit, ist wahnsinnig viel passiert. Meine Eltern sind beide verstorben in den letzten paar Jahren und ich war auch oft wieder in ihrer Nähe dort. Ich habe immer an diese Frau gedacht, also ich habe meine Hochzeitsbilder noch, alles noch, ja. Mhm. Und habe mich nie getraut, irgendwie an sie wieder ranzutreten, um das irgendwie versuchen, wieder gut zu machen. Und jetzt ist es halt passiert. Also ihr hattet erstmal viele, viele Jahre gar keinen Kontakt. Ja, genau. Und was ist jetzt passiert? Und jetzt ist es passiert, dass ich nach 12 Jahren, also im Internet, ich habe sie halt rausgefunden, habe sie halt mal geschrieben. Mhm. Und dann kam halt erstmal so, ja, kennen wir uns so. Und dann haben wir doch normal geschrieben und haben uns dann jetzt auch nach 12 Jahren wieder getroffen. Oh. Und das hat mir den... Offiziell seid ihr immer noch verheiratet? Nee, wir sind nicht mehr verheiratet. Das hat sich dann doch damals dann... Ja, das hat dann nach 2 Jahren waren wir dann geschieden. Mhm. Und jetzt haben wir uns nach 12 Jahren wieder getroffen und hätten beide eigentlich nie damit gerechnet. Also sie wollte mich, glaube ich, auch nie wiedersehen. Mhm. Und diese Situation hat mir halt komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war... Im euphorischen Sinne, im freudigen Sinne? Im freudigen Sinne, aber ich kann halt nicht damit umgehen. Das ist halt das Problem. Weil sie hat sich natürlich in dieser Zeit ein neues Leben aufgebaut. Ja. Also sie war schon immer ziemlich bodenständig und auch die Eltern haben damals gedacht, wo die mich mitgebracht hat, Mensch, was ist denn das für einer? Mhm. Und ich meine, bei ihr ist was passiert. Sie hat seit 11 Jahren einen Freund, hat noch ein zweites Kind jetzt. Das erste Kind kannte ich ja noch aus der Ehe. Mhm. Ich habe jetzt auch ein Kind, bin aber in keiner Beziehung und sie heiratet dieses Jahr wieder. Ach so. Oh. Ihr habt euch aber noch nicht getroffen. Doch, wir haben uns schon getroffen. Und seitdem, das ist auch so ein Problem, wir haben seitdem ständig Kontakt übers Internet. Sie telefoniert heimlich mit mir und das sind halt alle so Sachen, die mich total... Und sie steht kurz vor der Eheschließung. Und sie steht kurz vor der Eheschließung. Mhm. Und dieses Treffen war halt auch irgendwie so, ja, das hätte ich nicht erwartet. Also ich hatte Angst, sie zu treffen. Mhm. Und dann kam das halt irgendwie so raus. Wir haben miteinander geredet, konnten uns erst nicht in die Augen schauen. Dann hat sie meine Entschuldigung quasi angenommen, mhm, und hat gesagt, sie kann mir verzeihen. Und ja, dann streicht sie mir auf einmal über die Wange, gibt mir einen Kuss und das war dann halt für mich so, wo ich gesagt habe, verstehe, da standst du in Flammen. Ja. Mhm. Und für mich war dann sofort wieder alles da und jetzt auch die ganze Zeit, wenn wir schreiben irgendwie. Jetzt bekomme ich vorgestern Post und sie schickt mir da eine CD von Liedern mit Matthias Reim, so Idiot und so Sachen und das heißt, halt sie macht dich jetzt aber auch ein bisschen heiß, ne? So kann man das sagen. Obwohl sie eigentlich fast schon jetzt auf ihrer eigenen neuen Hochzeit tanzt. Also ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, ja. Das sagt ja wirklich aus, sie fühlt immer noch für mich. Ja, eben. Ja. Eben, und, das meine ich, ja. Und wir finden aber irgendwie jetzt, also wir suchen die ganze Zeit nach einer Lösung irgendwie. Naja, sie spielt ja mit dem Feuer jetzt. Ja, im Endeffekt schon. Sie könnte alles verlieren. Sie spielt ja Feuer. Für dich ist das, du bist solo im Moment. Ja. Du, aber mich macht es halt auch total fertig. Natürlich, halt, weil du nicht weißt. Ich bin gerade kurz davor, mein ganzes Leben hier hinzuschmeißen irgendwie und wieder zurückzuziehen, um einfach irgendwie bei ihr in der Nähe zu sein. Wie weit seid ihr denn entfernt? 700 Kilometer. Oh, das ist natürlich weit, ja. Ja, Vorsicht jetzt. Ne? Hast du denn jetzt nach all deinen ganzen Eskapaden, hast du da, wo du jetzt bist, ein relativ solides Leben? Ich hatte bis vor ein paar Monaten ein solides Leben. Aber das ist alles irgendwie in den Bach runtergegangen. Aber nicht wegen ihr? Auch mit. Also das hat die ganze Situation irgendwie noch ein bisschen verschärft. Also ich bin hier wieder angekommen. Ich habe mit meiner Ex-Freundin, also mit der ich das Kind habe, sehr guten Kontakt. Und die hat mich gesehen und hat gesagt, sie hat mich noch nie so gesehen. Ich musste zum Arzt gehen und musste mir da pflanzliche Beruhigungsmittel holen, weil dann noch was dazu kam. Also ich war total fertig durch dieses Treffen. Mhm. Was heißt, du hast ein solides Leben geführt. Was heißt das? Ich habe meine Arbeit, die habe ich auch noch, aber ich bin schon eine ganze Weile krank geschrieben jetzt. Was arbeitest du? Ich arbeite im psychiatrischen Landeskrankenhaus. Ah ja. Mhm. Ja. Und das Problem ist ganz einfach, dass ich arbeite und so. Ich meine, das findet man eigentlich überall. Ja, das ist nicht das Ding. Also ich weiß ja auch, was ich kann. Mhm. Das Problem ist ganz einfach, ich mache mir hier gerade irgendwie selber alles kaputt. Aber ich habe auch noch ein kleines Kind, ja, deswegen, was halt hier wohnt, wo ich jetzt bin. Finde ich, Ricardo, du bist mittlerweile ja nun, du hast ja eine ganze Menge Lebenserfahrung schon gesammelt, aufgrund der vielen Dinge, die du erlebt hast, auch heftige Sachen erlebt hast. Jetzt musst du dich im Riemen reißen. Jetzt musst du erstmal sehen, dass du da dein Leben, wo du jetzt bist, dass das relativ normal weiterläuft, dass das bloß nicht kaputt geht wegen dieses Gefühlschaos, was ich verstehen kann. Wenn du all die Jahre letztendlich in diese Frau noch verliebt warst oder gerne die Frau gehabt hättest, ist das natürlich auch eine schwierige Situation. Und zieh bloß nicht jetzt in der Nacht- und Nebelaktion weg von da. Das ist eben das Problem. Und damit bewirkst du erstmal damit bewirkst du gar nichts. Überhaupt gar nichts. Lass jetzt erstmal die Dinge laufen. Und letztendlich muss es von ihr ausgehen, was sie will. Und wenn die jetzt weiter, ich meine, irgendwann musst du ihr auch die Frage stellen, was wollen wir denn miteinander? Was wollen wir miteinander? Warum schickst du mir solche Sachen? Was ist mit deiner Beziehung? Liebst du deinen Mann? Willst du deine Ehe? Damit, diese Fragen muss sie ja dir klar beantworten. Die Fragen beantwortet sie mir aber nicht klar, sondern sie sagt mir halt, Ich verstehe das auch, weil ich ihr wirklich wahnsinnig wehgetan habe. Ja, würde ich eine Weile mitmachen, dass sie das nicht klar beantworten kann. Aber auf eine gewisse Zeit geht das nicht. Dann macht ihr euch beide kaputt. Sie hat, glaube ich, Angst, dass wenn sie mir was wirklich klar sagt, dass ich das ausnutze und ihr dann versuche, irgendwas kaputt zu machen, was ich auch verstehe, weil ich das ja früher auch versucht habe. Ja. Mhm. Wenn sie jetzt mir sagt, ja, ich liebe dich, kann nicht, weil wegen dem anderen Kind, sie hat ja mit dem anderen noch ein Kind, ich kann mich nicht trennen. Wir können echt versuchen, irgendwie gute Freunde zu bleiben. Nein, das vergisst dann schon mal ganz. Dann hat sie, glaube ich, Angst, dass ich dann komme und sage, hey, du hast mir doch erzählt, du liebst mich und dass ich ihr das kaputt mache. Nein, die Grundfrage ist, will sie bei ihrem Mann und in der jetzigen Konstellation bleiben? Das ist die Grundfrage. Mhm. Wenn sie aus welchem Grund auch immer da bleiben will, dann sei froh, dass du 700 Kilometer entfernt wohnst. Dann geht es nämlich einfacher, als wenn du in der Nebenstraße wohnst. Dann geht es halt nicht. Das ja, ist aber das Problem ist, das Problem ist ganz einfach, ich habe wirklich so viel in den letzten Jahren einfach verloren und auch wo ich meine Eltern verloren habe oder so, dann kam eben dieses Hoch, wo ich gesagt habe, Mensch, was habe ich da eigentlich damals gemacht, weil das war eigentlich das, was ich immer wollte, ja. Mhm. Und das sagt sie mir ja auch, ja. Scheiße, warum hast du so einen Mist gemacht, weil... Gut, jetzt sind wir aber in der Jetzt, jetzt sind wir jetzt und nicht vor 12 Jahren. Ja. Ich sag's nochmal, Ricardo, die entscheidende Frage ist, was sie jetzt will. Nur daran richtet sich alles. Und nimm du dich zurück. Agiere nicht, höchstens reagiere, aber mach du nichts, gar nichts. Ja, das ist halt nicht so einfach, weil ich komm nicht mehr vom Computer weg, wir schreiben wirklich die ganze Zeit und sie macht das ja alles heimlich, ja. Ja, aber da musst du sie wirklich irgendwann wirklich auch, musst du ihr klar sein, pass auf, das geht so nicht weiter. Du musst eine Entscheidung treffen, du Mädchen, junge Frau, du musst eine Entscheidung treffen, was du willst. Ja. Sonst wird sie irre und du wirst irre. Ja, das sind wir, glaube ich, schon. Ja, und da müsst ihr jetzt einen Riegelwald vorschieben. Ihr seid erwachsene Leute, ja. Wir versuchen das. Ich habe jetzt angefangen, ein Buch zu schreiben. Ja. Weil ich irgendwie, ich muss meine Gedanken irgendwie. Ja, okay. Schreib's auf, wenn es dir gut tut, schreib's auf. Aber auf jeden Fall Ratschlag aus der Ferne von einem fremden Menschen, von mir. Mach nichts überstürzt. Leb dein Leben weiter, versuche deinen Job weiterzuführen und geh bloß nicht in einem Hauruck-Verfahren zu ihr hin. Und sprich klar mit ihr, was sie sich perspektivisch vorstellt. Mehr kann ich dir nicht sagen, Ricardo. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Und ich wünsche dir viel Glück, wirklich von Herzen. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Auf Wiederhören, Ricardo. Ja, danke, ciao. Tschüss. So, Freunde, 1 Uhr... 38 haben wir gleich und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ich liebe nur mich. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die absolute Egoisten sind und das auch gut finden. Auch dazu dann stehen, die also ohne Rücksicht auf andere immer ihre eigenen Interessen durchsetzen, eben auch gegen die engsten Menschen, gegen Freunde, Partner oder wer auch immer. Und dann möchte ich sehr gerne auch mit Opfern von solchen Egoisten und Egozentrikern sprechen. Die Welt ist voller Egozentriker und leider gibt es auch in Massen Opfer von solchen Leuten. Vielleicht ist euer Partner, eure Partnerin, euer Freund, eure Freundin so ein egomanischer Typ und ihr könnt davon ein Lied singen, wie diese Person oder wie die Person sich verhält. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema Ich liebe nur mich, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft gerne auch nächste Woche an am Mittwoch vor der Sendung und natürlich auch während der Sendung. Ich liebe nur mich, unser Thema nächste Woche. Freie Themen nach heute und gleich geht's weiter mit Laila und Laila ist 22. Guten Morgen, Laila. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Laila. Ich höre dich gut und ich hoffe, du mich auch. Ja, ich höre dich auch gut. Sehr gut. Um was geht's bei dir, Laila? Ja, und zwar geht es darum, ich bin ja 22 und ich leite ein Bordell. Du leitest ein Bordell? Ja, ich leite ein Bordell, also ich habe das gemietet. Mit 22 schon? Ja. Das ist aber eine ungewöhnliche Karriere, wenn ich das mal so sagen kann, oder? Ja, also ich hatte das, glaube ich, früher auch in meinem Leben nicht vor. Ich wollte Tierarzthelferin werden, ne? Ich bin sehr sozial eingestellter Mensch. Ja. Ja, aber das ist halt aus der Not herausgekommen. Was heißt denn, du leitest ein Bordell? Wie viele Menschen arbeiten bei dir? Also ich arbeite selber als Domina und auch noch normal. Da habe ich zwei unterschiedliche Namen. Mhm. Und mein Partner, der arbeitet auch noch selber hier, mein Verlobter. Mhm. Und der ist für Männer, Frauen, ich bin auch für Männer, Frauen, Paare, also das ist ein bisschen anderes Modell. Nicht, dass hier nur Frauen arbeiten, sondern er auch als Mann und ja. Achso, ihr seid ein Zwei-Mann-Unternehmen? Oder nein, wie? Hier arbeiten auch noch normale Frauen. Also wir beide und ja, ich habe aber auch noch Frauen, die hier auch selbstständig arbeiten. Wie viele arbeiten da? insgesamt 3 Frauen und dann ich und dann mein Verlobter. Ja, und du sagst, die Frauen arbeiten selbstständig bei dir. Wie kann man sich dieses Geschäftsmodell vorstellen? Wie funktioniert das? Genau, die bezahlen 60 Euro Zimmermiete am Tag und die haben mir trotzdem kostenlos Verpflegung und ich übernehme auch ein paar Werbekosten für die. Nicht alles, weil sonst wäre das für mich auch teuer und ja, und dann wohnen die hier halt. Achso, die müssen nur die 60 Euro pro Tag bezahlen. Die müssen nichts abgeben von ihrem Freier-Honorar. Nein, das wäre zu Hälterei. Das wäre zu Hälterei, deswegen frage ich dich. Es gibt ja alles. Das ist ja alles. Ja. Du sagst, es hat sich irgendwie so ergeben, diese ganze Geschichte. Wie hat sich das ergeben? Ja, und so vorher hatten wir ein Restaurant und da sind wir bedroht worden und haben dann ein paar Tage zugemacht und in der Zeit wurde uns die Küche geklaut und haben halt nur Pech gehabt und dadurch haben wir halt Schulden gemacht und dann hätten wir fast unser Haus verloren und mussten ganz schnell ein paar Euro aufbringen, sagen wir mal, um die monatliche Rate für das Haus zu bezahlen. Kurze Zwischenfrage, wie alt ist dein Partner? Der ist 27. Und du bist erst 22 und da habt ihr schon ein Haus, für das ihr Raten zahlen müsst? Ja, also das gehört seiner Mutter und ihm, also jeweils zur Hälfte. Ah, verstehe. Okay. Und dann? Das hat er geerbt. Ja, und dann haben wir gedacht, wir wollten auch nicht mehr vom Staat abhängig sein. Das waren wir vorher auch jahrelang. Wir hatten einfach keine Lust mehr. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal was ganz Verrücktes. Also ich fand die Idee auch total verrückt und vielleicht ist auch ein bisschen naiv. Aber wenn man Träume hat, dann sollte man die auch ausleben. Und ja, und so haben wir das einfach mal gemietet. Und wie lange betreibt ihr jetzt schon diese Sache, so wie du es gerade beschrieben hast? Seit 1,5 Monaten. Ach so frisch ist das Ganze noch. Ja. Und wie geht es dir, wie geht es euch dabei? Also für uns war das ja so, nur durch diese Zimmermiete von den Frauen war uns von Anfang an klar, können wir hier nicht überleben, weil am Anfang hatten wir auch nur eine Frau und das musste sich rumsprechen, dass auch mehrere hier hinkommen. Mhm. Und dann war uns auch klar, dass wir wohl auch selber arbeiten müssen, was war natürlich nicht einfach. Ich glaube, keiner macht diesen Job wirklich gerne. Man kann damit leben, man lernt auch damit zu leben, aber dass es so wirklich Spaß macht und man sagt, man hat richtig Spaß an der Arbeit, ist natürlich nicht so. Ne? Ja, das heißt, du und auch dein Freund, ihr hattet vorher keinerlei Erfahrung im Bereich der Prostitution. Nein. Nein. Und du sagst, du arbeitest als Domina? Genau, und auch für den normalen Service auch, da habe ich einen anderen Namen halt. Achso, das heißt also, Domina ist ja noch ein bisschen distanzierter, die Arbeit. Genau. Und wenn du normal arbeitest, gibt es eben auch Geschlechtsverkehr, oral, alles, das ganze Programm. Genau, ja. Und das macht dein Freund eben auch. Welche Auswirkungen, das stelle ich mir merkwürdig vor, welche Auswirkungen hat das wiederum auf eure Beziehung, auf eure Liebe? Ja, also wir sind jetzt schon seit 6 Jahren zusammen und unsere Liebe hat schon einiges ausgehalten. Also wir haben eine sehr, sehr starke Bindung. Mhm. Und am Anfang, klar, war jeder mal ein bisschen eifersüchtig und ja, wir haben uns auch am Anfang ein bisschen gestritten, aber mittlerweile ist das überhaupt kein Thema mehr für uns, weil wir wissen, das eine ist Arbeit und ja, man verliebt sich nicht in denjenigen, mit dem man aufs Zimmer geht. Ja, hast du denn, wenn du dich denn, also du beschäftigst dich jetzt den ganzen Tag mit Sex? Genau. So kann man sagen, ne? Ja. Wann beginnt dein Dienst so in der Regel, wie viel Uhr? Ja, um 1 Uhr mittags und um 23 Uhr hört das auf und dann müssen wir noch jeden Tag 2 Stunden hier hinfahren und 2 Stunden wieder zurück. Ach du je, da ist dann nicht mehr viel Freizeit. Hast du, nachdem, wenn du den ganzen Tag dich mit Sex beschäftigt hast und auch dein Freund, habt ihr dann überhaupt noch Lust aufeinander, auf private Sexualität, sag ich mal? Ja genau, weil das ist so, wenn man hier arbeitet, das ist wirklich so, man bekommt keinen Orgasmus oder irgendwie sowas, das geht irgendwie gar nicht und und zu Hause ist es halt was anderes, was dann Liebe mit im Spiel und Zärtlichkeiten und das ist kein Thema, das klappt trotzdem. Das klappt trotzdem. Ich könnte mir so vorstellen, wenn ich den ganzen Tag sowas mache, dann hätte ich auf eines wirklich keinen Bock mehr. Abends nochmal irgendwie erotische Spiele und Gedöns. Dann würde ich die Beine gerne hochlegen, ein Bier trinken und Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen. Ja, bei uns ist es was anderes. Das ist bei euch was anderes, ja, das ist doch sehr schön. Das ist doch schon mal sehr gut. Was ist für dich das Unangenehmste oder Ekligste an dieser Arbeit? Das, also es gibt natürlich auch sehr nette Menschen, sympathische Menschen, die auch zärtlich und nett sind, aber es gibt welche, die behandeln einen wirklich wie ein Stück Dreck. Dann soll man den zum Beispiel an Hasen, ich sag das jetzt mal so, und dann wird man an den Haaren gepackt, hier mach mal, und wie so eine Puppe, und das finde ich natürlich total, diese Menschen kann ich einfach irgendwie nicht verstehen, und das finde ich total abartig daran. Wenn so eine Situation passiert, also du sollst Oralverkehr bei jemandem ausführen und der packt dich wirklich wie so ein olles Stück Dreck an und zieht. Ja, das habe ich mir natürlich auch nicht gefallen lassen. Genau, wie reagierst du darauf dann? Ja, ich habe gesagt, so bitte nicht, ansonsten gebe ich dir das Geld wieder, ne? Ja. Ich hoffe, dass ich das eigentlich gar nicht fragen brauche, aber ich frage es trotzdem. Ich gehe davon aus, dass das alles mit Gummi passiert? Natürlich, ja. Das ist hier bei allen so. Mhm. Wo ist die Grenze? Wo sagst du, so weit und da weiter mache ich nicht? Ja, also ich hatte jetzt schon mal seltsame Sachen bei einer Domina. Also da wollte einer, dass ich den Kiefer breche und irgendwelche kleinen Tierchen zerquetsche. Und natürlich mache ich solche komischen Sachen nicht. Ich bin immer fassungslos, wenn ich sowas höre. Da kommen Männer zu mir und die wollen, dass du als Domina ihnen den Kiefer brichst. Ja, die wollen das auch noch unterschreiben und alles, aber ich mache das natürlich nicht. Was sind das für Typen? Dieser Mann, der das weißt du, was der so vom Beruf war, was der machte im Leben? Ich habe keine Ahnung. Für mich war ein Psychopath. Also nein, das ist echt nicht mehr normal. Aber ich vermute mal, dass es sowas in allen aus allen gesellschaftlichen Kreisen gibt und dass es durchaus auch angesehene und honorige und reiche Leute gibt, die solche perversen Neigungen haben. Ja, also bis jetzt war nur, also das kann man den Menschen wirklich nicht ansehen. Nein. Man merkt das, wie die spricht, ob die gehobener reden oder ob die ganz normal reden, aber meistens kommen die in ganz normalen Alltagsklamotten hier hin, auch nicht mit Anzug und so. Ja. Du bist auch Domina, sagst du. Genau. Bist du von der Veranlagung auch dominant? Nein, überhaupt nicht. Ich bin total lieber und sensibler Mensch. Also eine reines Theaterspiel, ein reines Rollenspiel. Genau, das kann ich aber richtig gut. Ich habe halt bei einer Domina, habe ich da einen ganzen Tag lang, ich habe ihr halt Geld dazu gegeben und habe dann einen ganzen Tag lang damit gemacht, gelernt, Und das macht dir nichts aus, da die Typen zu peitschen und was man alles da so machen muss? Nee, ich denke immer, wenn die da Spaß dran haben, dann natürlich, ist das gern ein Problem. Und du sagst, dein Freund ist bisexuell? Genau, und ich auch. Und du auch. Ja, gut, das ist ja sehr praktisch. Hat ja ein Riesenspektrum, was er da bedienen könnt. Genau. Finanziell, kommt er denn mittlerweile so einigermaßen über die Runden? Ja, das wird langsam immer besser. Am Anfang hatten wir kaum Gäste, aber jetzt nach und nach spricht sich das anscheinend ein bisschen rum. Ich glaube, das hatten die auch vorher nicht so einen guten Ruf, so wie ich das gehört habe. Jetzt haben wir innerhalb von 2 Tagen hier Kontrollen gehabt. Gestern war Finanzamt da, heute war Zoll und Polizei da, und normalerweise ist das nicht normal, dass die 2 Tage hintereinander kommen. Und Aber und alles sauber bei euch. Ja, natürlich. So muss es sein. Aber wahrscheinlich hatte das vorher einen schlechten Ruf, weil das existiert schon länger. Ja. Ja. Ach so, das ist nicht in dem Haus, was euch gehört. Ihr habt extra was angemietet. Genau, wir haben extra was angemietet. Verstehe. So, jetzt hast du aber gerade am Anfang oder mittendrin mal so gesagt, so wirklich Spaß macht's dir nun nicht. Und du glaubst doch nicht, dass das irgendjemandem wirklich Spaß macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. So, dann ist das ja eine wichtige und sehr, sehr grundsätzliche Frage. Wie lange wollt ihr sowas machen? Also so lange, bis wir finanziell besser dargestellt sind. Da müsst ihr natürlich sehr aufpassen, dass er wirklich dann auch den Absprung findet. Denn Der Reiz ist natürlich sehr groß, wenn das dann finanziell gut läuft, dass man dann immer weiter und immer weiter und immer weiter macht. Und irgendwann ist eure Beziehung, ist die Liebe kaputt und irgendwann ist die Psyche auch kaputt, wenn man da nicht so richtig hintersteht. Da müsst ihr sehr aufpassen. Ja, aber ich habe in meinem Leben schon so viele schlimme Sachen erlebt, schon seit meiner Kindheit, und meine Psyche kann nichts mehr schocken. Das hat mich alles eher nur noch stärker gemacht. Die Anruferin davor, die hat ja erzählt mit irgendwie Missbrauch und so, und das habe ich auch alles erlebt. Und ach so. Ja. Mensch, leider. Also dann wünsche ich wirklich, dass ihr beide ein gutes Auge auf euch habt. Dass euch da kein Schaden passiert, in keiner Weise. Und wenn es euch wirklich zu viel wird und ihr keinen Bock mehr habt, dann geht raus. Irgendwie geht das Leben auch weiter. Man muss nicht in die Prostitution gehen. Ja, wir haben Angst, dass wir dann das Haus verlieren und unsere Schulden nicht bezahlt kriegen, in Insolvenz gehen müssen. Und weißt du, kein Geld der Welt ist es wert, dass man seine Psyche kaputt macht. Ja. Dann ist das Haus weg und euch geht's gut. Das ist besser, als wenn das Haus da ist und ihr seid psychisch völlig am Ende. Weißt du? Ja. Man darf sich von den ganzen materiellen Dingen gar nicht so ziehen lassen. Es geht immer um, dass man ein ordentliches, klares, gutes Leben führt für sich und dass man klar durchs Leben geht. Das ist viel wichtiger als ein Haus, glaube ich. Ja, das stimmt. Laila, viele liebe Grüße an deinen Freund. Und ja, könnte ich... Ja, liebe Grüße zurück, hat danke, er danke, gesagt. Danke, danke, danke. Könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift und kommt, passt auf euch auf. Alles Gute. Ja, danke schön. Wir rufen gleich nochmal an. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Hier ist Harald. Harald ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Guten Morgen, Harald. Um was geht's? Ja, also bei mir, ich habe ein recht bizarres, ja, ich möchte sagen Hobby. Und zwar mache ich das jetzt mittlerweile seit 1,5 Jahren. Und ich drehe im Internet auf, immer wieder in so Videochat-Räumen. Und da tanze ich und zu verschiedenen Liedern, die mir die Zuschauer geben und das Ganze halt mit einer Klobürste. Ich verschluck mich gerade. Wie bitte? Mit einer Klobürste? Genau. Also, wie mit einer Klobürste? Du tanzt mit einer Klobürste? Genau, also ich tanze mit der Klobürste und zu bestimmten Jahreszeiten oder auch Anlässen kostümiere ich die Klobürste und ziehe die auch dementsprechend an. Eine ganz normale Klobürste. Also ich benutze die auch vorher. Aber ich hoffe, dass sie sauber ist, wenn du mit ihr tanzt. Also wenn ich mit der tanze, habe ich die vorher schon, dass sie benetzt ist vorne. Also sie ist nass, aber sie ist nicht irgendwie schmutzig. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch Fäkalien dran oder Dreck, also die ist einfach nur, nass. Okay. Mit dem Wasser halt aus der Toilette. Ja, okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass da nichts Braunes dran klebt. Warum? Nein, da hätte ich auch zu viel Angst vor Infektionen oder so. Warum machst du das mit einer Klobürste? Es klingt so albern. Warum machst du das mit einer Klobürste? Ja, ich weiß, es klingt wirklich seltsam und das schreiben mir auch die Zuschauer so immer wieder auch mal. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach so befreit und locker und es gibt mir quasi wie einen Kick, wie wenn ich einen Marathon laufen würde. Okay, also, aber du könntest doch auch, also du tanzt dann, du tanzt vor deiner Cam zu irgendeiner Musik. Genau. Und hast die Klobürste im Arm oder in der Hand dabei. Genau. So, du könntest ja auch rein theoretisch eine große Puppe in den Arm nehmen. Oder eine Blumenvase in den Arm nehmen. Oder weiß ich was, warum eine Klobürste? Ja, also bei der Klobürste, ich tanze ja mit der nicht nur, sondern ich gehe auch mit der mal über die Backe drüber. Und also ich finde das halt ein tolles Gefühl, wenn ich zum Beispiel auch die Borsten spüre. Also... Ist das ein Fetisch, diese Bürste? Ja, ich weiß es. Hat das irgendwie auch eine sexuelle Komponente bei dir? Also, das überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Das nicht. Aber es ist halt einfach so was, dass es mir, ja weiß ich, es ist wie ein Glücksgefühl. Also das ist wie wenn man in einem Mensch ärgert sich nicht Spiel gewinnt oder so. Also das ist einfach... Du tanzt, aber du bist angezogen, während du tanzt. Ich bin komplett angezogen, genau. Also ich habe meistens so einen schwarzen Blazer an und... Ach so, so schick sogar. Ja, genau. Also nichts Schweinisches, dass du da halb nackt tanzt und... Nein, überhaupt nicht. Also ich habe einen schwarzen Blazer an, eine Brille und... die Leute geben mir quasi immer auch Lieder zu. Also es kann mal ein Lied sein von, zum Valentinstag habe ich zum Beispiel letzte Woche zu Nat King Cole Love getanzt. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Wie viele Leute gucken dir denn dazu, weißt du das? Wie viele also das es an? Ist immer unterschiedlich, das ist auf verschiedenen Plattformen immer wieder. Aber meistens so, können einzelne Personen sein, als auch dann mal 30 Personen. Ach so, okay, dann das ist ja noch eine überschaubare Größe. Ja. Ich dachte jetzt, da würden Tausende zugucken. Das, nein, also das nicht. Es hält sich noch in einem kleinen Rahmen. Aber kommst du dir denn nicht ein bisschen, doch ein bisschen blöd dabei vor, das zu machen? Wenn ich mir vorstelle, ich würde im schwarzen Blazer mit einer Klobürste tanzen, würde ich an meinem eigenen Verstand zweifeln. Ja, also manchmal denke ich schon, dass es sehr, sehr seltsam ist, aber es gibt einem, ja, es ist vielleicht sehr skurril oder bizarr, aber ich möchte es nicht komplett als, verrückt bezeichnen. Okay, es ist ein kleiner Spaß, eine kleine Marotte von dir. Genau. So. Und das machst du wie oft? Das mache ich einmal in der Woche immer, so. Ah, ja. Meistens samstags. Was ist samstags? Ja, Harald, lass uns mal einfach so stehen. Du hast es uns erzählt, du bist der Mann, der mit der Klobürste tanzt. Es gibt ja im Netz so skurrile Sachen, warum soll es dann dich nicht auch geben? Ja, es gibt ja auf Chatroulette und die ganzen... Ja, alles gibt's. Danke für deinen Anruf, alles Gute und viel Spaß beim Tanzen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar könnte ich eine Autogrammkarte haben? Na klar, da rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön, ciao. Tschüss. Tschüss. Hier ist Benny. Benny ist 20. Guten Morgen, Benny. Jo, hallo und guten Abend, Domian. Ja, Benny. Hi, ja, ich habe voll ein Problem. Ich habe meine Freundin verarscht. Ich bin fremdgegangen. Erzähl mal, wann und wie kam das? Ja, vorgestern bin ich mit ihrer besten Freundin ins Bett gegangen. Vorgestern? Mit ihrer besten Freundin? Ja. Warum? Ja. Ja, viel Alkohol im Spiel. Hast du jetzt auch Alkohol getrunken? Wie bitte? Hast du jetzt auch heute Abend auch Alkohol getrunken? Nein. Nee. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Ein halbes Jahr. Ach so. Aber ich wollte dir nur eins noch sagen. Ja? Wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Scheiß von du, ne? Scheiß von du! Lustig. Selten so gelacht. Und hier ist Silvia. Silvia ist 41. Hallo Silvia. Ja, hallo Domian. Silvia, jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit wegen dem Deppen gerade. Ja, schade. Ja, aber leg mal los. Genau, ich hatte doch vor ein paar Wochen schon mal bei dir angerufen. Es geht um meine Mama wegen der Demenzkrankheit. Ja. Sie ist im Pflegeheim und jetzt war ich bei einem Rechtspfleger vom Amtsgericht und habe ihm das erklärt. Und er sagte, wenn ich meiner Mama glaubhaft es erklären tue und sie bereit ist zu unterschreiben, kommt wohl kein Amtsrichter, um sie zu fragen. Ja. Okay, und dann habe ich mit ihr gesprochen. Sie hat es, glaube ich, auch gut verstanden. Sie hat auch die Kündigung von der Wohnung unterschrieben. Mhm. Und jetzt sind halt noch Gelder offen. Jetzt muss ich noch beim Sozialamt hingehen und fragen, ob sie noch die Kosten weiter übernehmen tut, was noch offen ist. Ne? Mhm. Also ist noch nicht alles so unter trockenen Tüchern. Aber das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ganz das ist gut an. Gut, ja, das ist richtig. Entschuldigung, da war gerade ein bisschen Staub hier im Studio. Aber wie gesagt, das ist doch eine ganz gute Entwicklung. Ja, das hört sich schon auf jeden Fall gut an, wenn ich schon mal beruhigt. Das einfach macht mich noch sehr beunruhigt und tut mir den Kredit. Also der Werdegang ist, ich war da bei der Bank, hab denen das erklärt, dass meine Mama nicht mehr zahlen kann. Es ist leider so, dass trotzdem der Gerichtsvollzieher kommen wird. Es wird immer Mahnungen im Haus flattern, weil ich ja die Betreuerin bin. Ich muss mich drum kümmern. Mhm. Muss immer wieder hinschreiben und sagen, meine Mama kann nichts. Und irgendwann mal wird wahrscheinlich doch der Gerichtsvollzieher kommen und bei meiner Mama im Pflegeheim. Das ist wohl der Werdegang, was ich einfach nicht begreifen kann. Also den kranken Menschen da noch zu besuchen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Lass uns mal einfach so als Info deinerseits stehen, weil die Sendung jetzt gerade gleich vorbei ist. Ja. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht ein bisschen mehr Zeit hatten, aber schön, dass du dich nochmal gemeldet hast und keine Rückmeldung gegeben hast. Ja, schade, kam leider von den Zuschauern kein Feedback vor euch drin, dass da auch noch eine andere Idee gab. Ja. Aber irgendwie geht es ja noch ein bisschen nach vorne. Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch was sammeln, da bin ich jetzt gerade überfragt, was da... Genau. Ganz wichtig für alle Zuschauer, macht mit euren Familien wirklich eine Vorsorgevollmacht, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist total wichtig, in der Tat, ja. Ich danke dir, dass du nochmal angerufen hast. Ja, hoffen wir, dass alles dann doch noch weiter gut läuft. Danke dir und ein wunderschönes Wochenende. Danke schön, auf dich auch. Tschüss, ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Patricia Unger und am Montag sind wir wieder da. Ein Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen, auch mit der freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine recht schöne gute Nacht und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.